ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Und wir feiern wieder das Hörspiel. 100 aus 100. Ich freue mich, mit Jörg Albrecht da zu sein. Wie ist nochmal mein Name? Nora Gomringer. Apparat Herz. Habe ich mitgebracht. Mhm. Untertitel, mir mehr. Sondersendung zu Passierscheinfragen. Was ist das überhaupt? Ich glaube, das würde ich ganz kurz mal so ein bisschen erklären. Es gab das sogenannte Passierscheinabkommen zum ersten Mal im Jahr 63. Wir sind also in Berlin, geteilte Stadt. Ganz frisch, erst seit 61 und jetzt zum ersten Mal gibt es die Möglichkeit, mit einem Passierschein von West-Berlin nach Ost-Berlin zu gehen und die Freundinnen, Familienangehörige und andere Menschen wiederzusehen. Und das ist der Kontext, in dem eine Radiosendung kommt, entsteht, und zwar im Rundfunk im amerikanischen Sektor. Diese Radiosendung geht von 63 Dezember bis Januar 64. Mhm. Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der dieses ganze Hörspiel, das wir jetzt gleich hören, basiert, nämlich von Rimini-Protokoll. Aber ist das ein richtiges Hörspiel oder ist das eine Reportage, die dann eben auch kollagiert ist? Das habe ich zum Beispiel beim Hören. Ich bin total drin und habe das Gefühl, okay, da ist ein Mitschnitt von einer Sendung, die tatsächlich so lief. Aber nein, Rimini-Protokoll hat diese Sendung eigentlich gebaut? Oder erklär mir nochmal. Die bergen im Grunde so ein bisschen diese Sendung aus dem Jahr 63, 64 und montieren aber ja auch. Also auch hier ist es ganz wichtig, einfach darüber zu sprechen, wie ist die Auswahl, wie sind die Schnitte. Und es sind ja eigentlich die Schmankerl, die wir hören, die ganz vieles auf den Punkt bringen. Die Menschen, die da anrufen, haben eben ganz unterschiedliche Fragen. Ne? Welche Verwandten darf ich überhaupt besuchen? Dann, der Grad der Verwandtschaft, das ist also verstörend und traurig auch. Ja. Was darf ich mitbringen? Wie ist das Antragsverfahren? Wie riskant ist es, wenn ich rübergehe? Und da haben Rimini-Protokoll eben jetzt aus dem Archiv dieser Sendung im Grunde was rausdestilliert und zeigen uns, was die Menschen damals bewegt hat. Zwischendurch kommt dann Peter Herz, der das Ganze auch moderiert hat damals, aber nochmal im Jahr 2001 zu Wort und erklärt uns das auch so ein bisschen. Also das werden wir auch gleich hören. Was war da überhaupt und warum wurde diese Sendung gemacht? Für mich ganz eindrücklich, muss ich sagen. Also es ist wirklich, es ist alles sehr präsent. Also wir hören diese Anrufe und wie bewegt die Menschen sind, und das bewegt mich ja beim Hören auch. Und dieser Schmerz über die Trennung der Stadt und auch die Verwirrung, die das gestiftet hat, die ist wirklich so ganz hautnah zu spüren. Ja, die Echtheit ist großes Stilmittel auch, weil du beim Hören ja auch realisierst, wie wenig die Leute manchmal verstehen. Sie rufen in einem Radiosender an, da muss man also eben auch das eigene Gerät leise schalten, damit nicht Rückkopplung ist und so. Und das hat eine sehr schöne Unschuld auch und ist so, wir haben wirklich eine Frage, an wen können wir uns wenden? Die Dringlichkeit ist dahinter und ich habe eine ganz tolle Zeile drin, die Nabelschnur ist für die inneren Dinge ja nicht immer entscheidend, von einer älteren Frau, die sagt, ich will unbedingt meine Patenkinder mal wiedersehen. Und dann wird eben gefragt, ja, wie blutsverwandt sind sie denn mit denen? Und sie ist gar nicht blutsverwandt, sie ist einfach eine Nenntante und das ist... Ja, und das moderiert dieser Peter Herz mit einer unglaublichen Professionalität, also ohne, also auch einer Empathie, aber auch einer Diplomatie. Und ich finde, es wird hier auch die gesellschaftlich aufgeladene Atmosphäre quasi mit moderiert. Also es ist wirklich die Funktion, die Radio in dieser Gesellschaft damals hatte, ganz hörbar für uns. Es ist wirklich eindrücklich. Und ich habe auch beim Hören nochmal dran gedacht. Also mein Vater ist selber in der DDR noch groß geworden. Die Familie ist so kurz vom Mauerbau rüber in den Westen und wie 89, als die Mauer aufging, gingen wir damals zum ersten Mal in die Nähe von Magdeburg und nach Magdeburg gefahren sind, wo er aufgewachsen war. Also irgendwie, ich weiß noch, wie diese Gefühle wieder hochkamen in unserer Familie, als es wieder möglich war, sich zu sehen. Mhm. Und ich habe das wie so einen Kurzschluss jetzt auch beim Hören von Apparat Herz wieder gespürt. Also Herz stimmt schon. Es ist Herzschlag und Lifeline. Genau. Ton ab. Hallo, ich höre Hintergrundgeräusche, aber im Vordergrund ist keine Stimme. Hallo? Ja? Ja, melden Sie sich doch ruhig, seien Sie nicht so scheu. Hallo? Ja? Ja, Sie wollten doch etwas von uns, sicher. Wie? Sie wollten etwas von uns, Sie haben uns doch angerufen, ne? Augenblick mal, ja? Ja, machen Sie mal das Radio leiser, ne? Warten wir noch einen Moment, warten wir ein Weilchen, vielleicht zwei. So, bitte. So, ja, Sie wollten etwas von uns. Wir haben Sie nicht angerufen. Sie sprechen so leise. Ich spreche gar nicht leise, ich spreche normal. Nein, das ist hier so leise, das hört man ja nicht. Na, dann sagen Sie mir doch erstmal, was Sie für eine Frage haben. Ja, wenn ich einen Fotoapparat mit rübernehmen darf, würden wir doch logischerweise annehmen, dass ich auch dort fotografieren darf drüben. Na, haben sicher. Haben Ihre Hörer schon irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Also einige Hörer haben uns mitgeteilt, sie hätten ihren Fotoapparat mitgenommen, einen Film extra, hätten drüben Familienaufnahmen gemacht, den Film wieder rausgenommen, Apparat und Film wieder zurückgebracht, sei nichts passiert. Danke sehr. Bitte sehr. Wiederhören. UKW-Sonderdienst, guten Tag. Hallo? Hallo? Dieser Hörerin oder diesem Hörer? Hallo? Hallo? Ja? Ja, da sind Sie ja noch. Ja, ich hatte eine Frage. Aber gerne. Wie bitte? Gerne, stellen Sie die Frage. Stimmra ist mein Name. Kann ich eine Filmkamera mitnehmen für eigenen Bedarf? Also nicht zum Verschenken, sondern um selbst zu filmen. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sie nicht mitnehmen. Muss ich sie mitnehmen? Ich würde sie nicht mitnehmen. Ach, Sie würden sie nicht mitnehmen. Nein, Fotoapparat macht's doch auch, ne? Ja, na ja, klar, natürlich. Ist gut, das wär's. UKW Sonderdienst, guten Morgen. Ja, guten Tag, Herr Herz. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Herz, hier ist Frau Schulz. Ja, ich hätte mal gerne eine Frage. Kann ich einen gebrauchten Remington-Rasierapparat mit rübernehmen und einen kleinen Transistorradio? Ja. Ja. Und sämtliche Lebensmittel, Butter, Wurst, Eier und so? Auch. Auch. Ja. Und kann ich eine Flasche Cognac mitnehmen oder nicht? Können Sie auch. Also ich könnte ein Pfund Butter oder soll ich nur ein halbes Pfund Butter mitnehmen? Das ist Ihnen überlassen. So, und auch, ich wollte eine Ente mitnehmen. Darf ich das auch? Ich würde sie mitnehmen. Ja, also schön. Ich danke Ihnen, Herr. Bitte, und ich wünsche, ich hoffe, Sie werden gut rüberkommen und bestellen Sie gut herzliche Grüße drüben. Ja, danke schön. Wiederhören. Alle, die sich jetzt eingeschaltet haben, begrüßen wir bei unserem UKW-Sonderdienst. Jetzt kommt ein Telefongespräch, das wollen wir gleich mal nehmen. UKW-Sonderdienst, guten Abend. Hallo? Ja, das war... Eine Fehlzündung kann auch vorkommen, aber Sie haben gehört, es klingelt bei uns im Studio manchmal. Nicht nur manchmal, sondern häufig. Und dann rufen Leute an. Und diese Leute rufen alle an auf der Nummer 236. 236. Merken Sie sich bitte diese Nummer auch. Rufen Sie nur 236 an. Sie können das auf Ihrem Telefonapparat direkt wählen. Erst eine 2, dann eine 3, dann eine 6. Keine Vorwählnummern, nichts. Sie haben uns dann direkt beim Schlawittchen, wie man ja so schön sagt. Ich habe hier noch einige Fragen, die ich schnell mal beantworten möchte, die vor einigen Minuten bei uns eingegangen sind. Frau Wernick möchte für eine ältere Bekannte wissen, welcher Verwandtschaftsgrad maßgebend beim Besuch von Neffen und Nichten sei. Ganz einfach, es muss sich um Neffen und Nichten handeln. Alles andere ist überflüssig und wertlos. Dann ist also hier ein Brief von Frau Meta Biermann. Sie möchte gerne eine Cousine besuchen. Das ist aber nicht möglich, Frau Biermann. Sie schreiben, dass Sie die Nichte Ihres Mannes besuchen wollen, der verstorben ist leider, Ihr Mann. Auch das geht nicht, Frau Biermann. Seien Sie nicht enttäuscht, aber vielleicht gibt es bald mal eine andere Regelung, bei der auch Sie berücksichtigt werden. UKW-Sonderdienst, guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Herbst. Cousinen dürfen sich nicht besuchen. Leider auch nicht. Nein. Geht nicht drin in der Bekanntmachung. Und die Tochter der Cousine, die schon tot ist, erst recht nicht. Erst recht nicht, ist ja noch weiter entfernt verwandt. Ach so. Nein, nur noch was. Mir wurde gesagt von einer Frau, die schon einen Schein hat, die sagte, das wird ja gar nicht gefragt in dem Ausfüllungsschein, was für ein Grad das ist, Verwandtengrad. Also sagt sie, die können ja das ja nicht alles prüfen, da können sie ruhig einen Antrag stellen. Ersparen Sie mir die Antwort auf diese Frage. Ja, haben ja? Recht, ja. Ne? Ja. Schönen Dank für Ihren Anruf. Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Herz. Wiederhören. Dann wird weitergefragt, kann eine Schwägerin besucht werden? Nach dem Wortlaut der Bekanntmachung kann sie besucht werden. Dann heißt es, wo ist es am günstigsten, sich anzustellen? Das kann Ihnen leider auch keiner sagen. Ich glaube, es ist an keiner Stelle am günstigsten. Ja, soweit diese Mitteilung. UKW-Sonderdienst? Ja, hallo. Hier möchte ja. Hören Sie mich? Ich höre Sie gut. Ja, na dann ist gut. Ich habe schon zwei Anträge gestellt für den 27. und 29. Mein Mann holt die jetzt ab. Nun habe ich aber die Absicht, nochmal einen Antrag zu stellen, weil ich eine 25-jährige verheiratete Tochter habe. Kann ich die mit aufführen? Die wollen Sie besuchen oder was wollen Sie tun? Nein, wir wollen meinen Onkel besuchen. Ja. Ja? Ja. Nun ist aber meine Tochter doch mit meinem Onkel nicht verwandt, weil sie ja die Großnichte ist. Sie kann ja keinen eigenen Antrag stellen. Ja, als Großnichte kann sie auch dann nicht mit aufgeführt werden. Als Nein, Nichte ist, ginge es. Ja, sie ist meine Tochter. Ich nehme doch meine anderen beiden Kinder auch mit. Insofern ja. Nicht? Kann ich sie dann... Aber Sie wollen einen dritten Antrag stellen, nicht? Ja, ich möchte nochmal einen Antrag stellen. Es gibt stellen. Über 300.000, die noch gar keinen Antrag gestellt haben. Wollen Sie daran bitte auch denken? Aha. Ja? Ja, aber sonst ginge das... Das ginge und Sie sollten es, könnten es versuchen, aber bitte denken Sie doch erstmal dran, dass... Ja, das würde ich gerne tun, nicht? Aber ich möchte gerne nochmal versuchen, wenn es weniger geworden ist. Ja? In Ordnung, das ist ein Wort. Ja, gut, danke schön. Bitte. UKW-Sonderdienst, guten Abend. Ja, guten Abend. Es ist hier folgendes, Kinder können doch für ihre Eltern einen Passierschein mitbeantragen. Ja. Sofern sie über 16 Jahre alt sind. So ist es. Bei mir ist es aber so, meine Mutter will ihre Tante besuchen. Ja. Und ich will meine Großmutter besuchen. Ja. Die wiederum die Schwiegermutter meiner Mutter ist. Ja. Meine Mutter kann nämlich ihre Schwiegermutter nicht besuchen, weil sie Witwe ist. Ja. Kann ich nun auf einen Antrag zwei Besuchsadressen raufschreiben? Sie brauchen nur eine anzugeben. Ja, bloß, richtig. Bloß, weil eben an und für sich meine Tante, die Tante meiner Mutter ist nicht meine Tante und meine Großmutter ist wiederum die Schwiegermutter meiner Mutter, die sie an sich nicht besuchen darf. Aber Sie wollen doch für sich einen Antrag stellen. Entschuldigen Sie, wenn man lacht, aber meine Kollegen lachen hier. Ja. Aber ich würde Ihnen also folgenden Rat geben. Ja. Wenn Sie also für sich einen Antrag stellen, ja. Dann brauchen Sie darauf nur eine Adresse anzugeben. Richtig. Welche Sie sich aussuchen, das bleibt Ihnen überlassen. Ja. Ich würde auf die Großmutter tippen. Ja. Nicht? Ja. Und Ihre Frau Mutter sollte auch ruhig einen Antrag stellen. Mehr möchte ich hier nicht sagen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja. Ja? Ja, gut. Mhm. Naja, ich meine bloß so, meine Mutter wollte ja nicht gern mit hinkommen. Sie wollte gar nicht mitkommen. Nein. Dann brauchst du auch keinen Antrag zu stellen. Bitte? Dann braucht sie auch keinen Antrag zu stellen. Sie wollte nicht zur Antragsstelle, das wollte ich für sie erledigen. Dann müssen Sie Ihren Personalausweis mitnehmen. Mhm, sie sind ja über 16 Jahre, ne? Mhm, ja. Ja, das bin ich. Gut, schönen Dank, ja. Bitte sehr. UKW-Sonderdienst, guten Abend. Guten Abend, hier ist Quade. Frau Quade, können Sie einen Augenblick warten? Ich möchte schnell nur noch etwas anderes über den Sender sagen, ja? Hören Sie einen Moment zu. Ja? Ich möchte noch einmal alle Wartenden und alle, die die Absicht haben, noch hinzugehen, darauf aufmerksam machen, dass bei Beendigung der Abfertigungszeit, das wird in der Regel 18 Uhr sein, Kontrollmarken zur bevorzugten Abfertigung nur an die Antragsteller ausgehändigt werden, die sich bereits zu diesem Zeitpunkt in den Räumen der Abfertigungsstellen befinden. Es werden regelmäßig nicht mehr als 500 Kontrollmarken ausgegeben. Das heißt also, die Zahl ist außerordentlich beschränkt und es hat keinen Sinn, sich jetzt noch auf den Weg zu machen. Und nun zu Ihnen. Ja, bitte. Also ich habe weder Kontrollmarke noch Antrag. Nun wollte ich mich erkundigen. Wenn ich mich anstelle nach dieser Kontrollmarke, wo bekomme ich diesen Antrag? Den Antrag kriegen Sie ja da, wo Sie die Kontrollmarke mit bekommen. Mit der Kontrollmarke? Nein, nicht mit der Kontrollmarke, sondern erst die Kontrollmarke. Ja? Und dann reihen Sie sich in die Schlange ein, die Anträge bekommt. So. Ja? So. Ja, nun habe ich eine weitere Frage. Bitte? Ich will mich mit meinem Sohn ablösen. Ja. Der ist volljährig. Muss er nun den Antrag stellen? Ich möchte zu meiner Schwester. Wer zuerst rankommt, stellt den Antrag und muss den Personalausweis des anderen dabei haben. Ja, und er gibt mich dann unter Kinder als Mutter an. Er muss sie als Mutter unter Kindern angeben. Ja, so ist es ja. Ja, danke Ihnen. Bitte. Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Haupt. Ja, Herr Haupt. Ich bin schwer beschädigt. Ja. Und zwar 100%. Ja. Und ich bin hier an der Hermann-Hesse-Schule gewesen und da ist mir gesagt worden, ich war, wenn die Beine ab sind, dann ist das was anderes. Ich bin aber schwer lungenkrank, ich habe eine Oberlappenresektion und so weiter nicht mehr. Und ich darf keine Lungenentzündung mehr kriegen, sonst brauche ich gar nicht mehr zu fahren, dann bin ich nämlich tot. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte gerne meine Eltern besuchen. Mein Vater ist 76 Jahre jetzt geworden, nicht wahr? Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wir geben Ihnen die Telefonnummer durch, ja? Rufen Sie dort mal an und vielleicht können die Ihnen den Weg sagen oder sogar direkt helfen, ja? Ja, Moment bitte. Schreiben Sie sich mit. Bitteschön. Ja, die Telefonnummer ist 83... 83... 03... 03 31 31 Nicht? Ja, schön, danke schön. Danke Ihnen auch. UKW-Sonderdienst des RIAS, guten Abend, Sie haben eine Frage. Ja, Pilkenroth, Sie haben vorhin durchgesagt, Herr Herbst, dass Sie sich bei einer Stelle erkundigen wollen, ob nicht zwei Schlangen gebildet werden können. Ja. Kann das nicht generell für alle Schulen gelten? Das ist doch eine furchtbar einfache Sache. Natürlich muss den Polizeibeamten das unten gesagt werden. Nein, denn vor allen Dingen müssen die Angestellten der Post auch zwei Ausgaben machen und nicht, es müssen nicht alle gleichzeitig die Passierscheine ausgeben. Ja, ich habe sowieso angenommen, dass wenn Ausgabe und Entgegennahme erstmal ist, dass mindestens ein Beamter nur für die Ausgabe der... Sie machen meist leider alle das Gleiche. Ach Gott, das gibt doch so einfache Dinge. Na eben, sicher. Ja. Aber das Einfache ist immer das Schwierigste. Ne? Ja, ja. Aber vielleicht kann es doch auch dort mal angeregt werden? Wir werden darauf einwirken, jedenfalls soweit wir das können, dass sich daran was ändert. Ja? Das wäre doch aber wirklich eine Erleichterung. Sicher. Nicht? Gut, danke. Dann ist hier ein Brief, der mich sehr erschüttert hat und den ich doch wiedergeben möchte. Da schreibt eine alte Dame, ich kann nicht telefonieren, da ich kein Telefon habe und womöglich doch bloß heulen würde. Ich kann auch nicht rüber, weil ich drüben nur noch zwei Cousinen habe, die Tanten sind tot. Nun zum Grund meines Schreibens. Ich hörte bei Ihrer Auskunft, dass auch elektrische Rasierapparate mitgenommen werden können. Ich habe von meinem Mann, der am 22. Oktober gestorben ist, einen elektrischen Apparat hier liegen. Vielleicht ist dort jemand, der denselben mitnehmen und gebrauchen kann, weil er ihn einem alten Opa schenken möchte. Wir haben die Adresse hier, falls sich jemand melden sollte. Wir geben es weiter. Und vielen Dank, liebe Frau Laskowski. Dies war wirklich ein sehr erschütternder Brief. Und nun zum Telefon. UKW-Sonderdienst. Ja, Herr Herbst. Ja. Ja, hier ist Ritter. Ja, Frau Ritter. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, nachdem ich schon einmal einen ganzen Tag stand ich gestern wieder 15 Stunden. Dann haben wir abends endlich so einen roten Schein bekommen. Wohlgemerkt, nur den roten Schein, ohne Nummer. Wir fragten noch, müssen wir eine Nummer haben? Nein. Dann sagten sie, also mit diesem Schein können Sie morgen bevorzugt anstehen. Nicht wahr? Außer der Schlange, die noch keinen Schein hat. Und jetzt sagen Sie eben, vor zwei Stunden war es, glaube ich, dass sie formlos ausgegeben worden sind. Ja, an sich man sollen nur die... Man hat begonnen, die Scheine formlos auszugeben. Wenn man 30 Stunden hier gestanden hat, können das ja nicht formlos ausgegebene Scheine sein. Ja, also sowas ist ja wohl doch. Und das wollte ich Ihnen bloß mal sagen. Ich bin so aufgeregt, dass ich habe es jetzt aufgegeben, überhaupt rüberzugehen. Ich würde an Ihrer Stelle nicht aufgeregt sein, ich würde ruhig bleiben. Sie haben den Schein ordnungsgemäß bekommen und wenn Ihnen gesagt wurde, Sie können sich neben der Schlange derer anstellen, die noch gar keinen Schein hat, dann würde ich das auch wahrnehmen an Ihrer Stelle. Ja, aber hier weiß ich ja nicht, ob da dann außerdem noch Nummern ausgegeben worden und dass man uns die roten Scheine gegeben hat, nur um uns loszuwerden gestern Abend. Passen Sie mal auf. Passen Sie mal auf, Sie hören doch sicher dem Programm zu, wie ich aus Ihren Worten entnehmen kann. Wir rufen jetzt für Sie an, erkundigen uns, wie das gestern gehandhabt worden ist und dann gehen wir über den Sender mit dem, was wir erfahren haben. Nicht? Ich habe ja nun sicherheitshalber, weil ja heute nun mein Sohn zu Hause ist, habe ich ihn sicherheitshalber sofort doch noch hingejagt. Nicht wahr? Ich sage, also versuchst es heute doch noch und sonst dann geben wir es ihm auf. Man soll ruhig bleiben und sollte nicht verzweifeln. Dafür liegt gar kein Grund vor. Bleibt uns ja weiter nichts übrig. Bloß wenn man da so stundenlang steht in der Kälte, wissen Sie... Da wird man böse. Draußen, den ganzen Tag draußen, wenn man noch drin gestanden hätte. Ja. Aber den ganzen Tag in der Kälte draußen, war wirklich nicht einfach. Das ist vollkommen verständlich. Also versuchen Sie es bitte, ich passe auf. Und wir sagen es dann durch. Ja, recht schön. Dankeschön. Dann habe ich hier von Peter, einem weiblichen Peter, so steht es jedenfalls unter der Postkarte, einen herzlichen Gruß mit dem besten Dank für unsere Arbeit und mit den besten Wünschen für alle Mitarbeiter zum neuen Jahr. Ich gebe die Wünsche weiter an meine Kollegen im Regieraum und erwidere sie auf das Herzlichste für den weiblichen Peter. Ich zitiere nur, so steht es unter der Karte. UKW. Ja, hier spricht Frau Dächert. Ich habe gestern Nachmittag um 3:45 an der Emserstraße einen roten Schein bekommen für einen Passierschein. Und um 3:45 wurden die verteilt und kurz danach, wie ich nach Hause kam, sagten sie, es wird an jeder Bezirksstelle, werden an jeder Bezirksstelle 500 Marken verteilt. Warum hat man die uns um 3:45 nicht aufgegeben? Darf ich Sie erstmal bitten, dass Sie Ihr Rundfunkgerät etwas leiser stellen, sonst haben wir eine technische Rückkopplung auf. Augenblick mal bitte. Soll ich das nochmal wiederholen? Nein, verstanden habe ich Sie. Ja? Haben Sie ein besonders abgestempeltes Antragsformular? Nein, da steht nur die Nummer 8 drauf hinten. Es ist nicht gerade einheitlich verfahren worden, sodass wir auch keine einheitlich verbindliche Auskunft geben können. Ach so. Denn wissen Sie, hinter uns waren fast vielleicht noch 200 Menschen. Also ich war da vielleicht der Anfang davon, nicht wahr? Und da, die haben alle nur diese Scheine bekommen und dann war es doch zu Ende. Also ich würde mich doch mal bemühen, zu der Passierscheinstelle mit dem Antrag, den Sie gestern bekommen haben. Würden Sie vorschlagen? Ja, ne? Ja, danke Ihnen schön. Bitte sehr. Ja, guten Morgen, Herr Herz. Ich hatte schon mit Ihrem Mitarbeiter gesprochen. Hier ist Grimm. Ja, Frau ich habe im Osten meinen Mann, meine Schwiegermutter, meine Mutter, meinen Vater, meinen Schwiegervater, meinen Bruder, meine Schwester. Ich brauche gar nicht alle aufzählen, es ist ja alles sinnlos. Aber ich habe keine Zeit, mich da stundenlang hinzustellen, zumal ich ein Kind habe von 5 Jahren. Ich kann das Geld wirklich nicht entbehren. Ich muss einfach arbeiten. Jede Stunde, die mir fehlt, ist für mein Kind verlorenes Geld. Das heißt sozusagen, ich kann es gar nicht satt kriegen. Nun frage ich Sie, was soll ich machen? Wiedersehen möchte ich Sie ja nun wirklich auch. Ich habe um 16.20 Uhr Feierabend. Ich hole mein Kind, es ist 5. Bis 16 Uhr sind wohl die Passierscheinstellen geöffnet. Bis 18 Uhr. Wie soll ich denn da rankommen, ehe ich da hinfahre? Bleiben Sie mal einen kleinen Moment am Apparat. Meine Kollegen wollen mir mal was durchsagen von draußen. Die haben vielleicht einen Vorschlag. Wir spielen inzwischen Musik. Ja. Und ich komme dann wieder ans Telefon und sage Ihnen, was mir gesagt worden ist. Ja? Gut. Kleinen Moment bitte. Jemanden befragt, der schon Erfahrungen auf einer Passierscheinstelle gesammelt hat. Wenn Sie einen Bekannten oder eine Bekannte haben, geben Sie Personalausweis und Vollmacht mit. Habe ich ja nicht. Haben Sie gar keinen? Nein. Bin vollkommen alleine. Macht es Ihnen was aus, wenn wir Ihren Namen und Ihre Anschrift durchsagen, dass sich jemand vielleicht findet, der es für Sie tut? Jugendorganisation. Eine Jugendorganisation oder eine kirchliche Organisation? Ja. Pfadfinder. Ich würde mich an Ihrer Stelle mal an eine kirchliche Organisation wenden. Ja. Ja? Ja. Tun Sie es mal. Ja, schönen Dank auch. Bitte sehr. Wiederhören. Wiederhören. Ich bleibe gleich auf dem Sender, denn ich möchte noch eine Mitteilung durchgeben an Frau Therese Esing, die ihren Pflegesohn im Ostsektor besuchen möchte. Wir haben beide gehört, dass eine Pflegetochter zu einem Halbbruder ihrer Pflegemutter und eine Pflegetochter mit der Pflegemutter zusammen nach dem Ostsektor wollten und dass dies möglich gewesen sei. Ich möchte Sie bitten, mir zu sagen, ob das auch für uns möglich ist. Einen kleinen Augenblick bitte, ich will nur noch einen Brief zu Ende beantworten. Das war ein Telefongespräch, das haben Sie ja gehört. Also, die Erfahrung lehrt, Sie sollten es versuchen. Schönen Dank. Ja, guten Tag. Sie hatten gestern Abend gesagt, dass schwer beschädigten Ausweis egal ist, ob welcher Prozentsatz da angegeben ist. Ja, das war eine Auskunft vom Senator für Sicherheit und Ordnung. Ja, aber ich habe zum Beispiel einen minder beschädigten Ausweis und den haben sicher auch die meisten. Ich bin an und für sich 60% beschädigt, aber es werden 20% gekürzt wegen Altersabnutzung. Nun sind nur noch 40% und da bekommt man einen minder beschädigten Ausweis. Ist das nun gleich? Auch da werden wir uns nochmal erkundigen. Darf ich nochmal Ihren Namen haben, bitte? Frau Popp, P-O-P-P. Frau Popp, wir werden uns erkundigen. Ich sage dann die Antwort durch. Danke vielmals. Hören Sie bitte weiter zu. Ja, danke schön. Guten Morgen. Dann sind hier also weitere Fragen, die ich schnell beantworten möchte. Frau Runge hat uns eine Postkarte geschrieben und mitgeteilt, sie werde heute ab 9 Uhr auf unsere Antwort warten. Es tut mir leid, Frau Runge, dass mir die Postkarte erst jetzt in die Hand fiel, dass Sie vielleicht sehr lange haben warten müssen. Aber Sie haben nicht vergeblich gewartet. Sie können den Bruder Ihres verstorbenen Mannes besuchen. Stellen Sie einen Antrag. UKW Sonderdienst, guten Tag. Guten Tag, Herr Herz. Guten Tag. Ich komme mit einer ganz großen Sorge zu Ihnen. Ich bin Patentante. Meine Patenkinder, die beiden Großen, sind bei mir geboren und aufgewachsen. Ich habe damals meine große Wohnung meiner Freundin zur Verfügung gestellt. Nachher sind sie rübergegangen aus familiären Gründen. Ja. Und die scheinen drüben nicht zu wissen, dass Patentanten nicht gehen. Sie schreiben mir einen Eilbrief über einen anderen. Die Kinder, die stehen schon beinahe an, um die Teifi zu holen. Und ich habe so leise das Gefühl, als ob sie empfinden, ich will nicht kommen. Ich habe doch keine Aussicht, gell? Nein, Sie haben gar keine Aussicht. Leider nicht. Wenn Sie nur Patentante sind. Sagen Sie, können Sie denn nicht dafür sorgen, dass die andere Seite das auch mal erfährt? Auf diese Weise, wie wir jetzt eben miteinander sprechen, erfährt es ja auch die andere Seite. Aha. Ja, und dann habe ich eine Bitte, Herr Herz. Ja? Wenn es mal wieder zu solcher Aktion kommt, würden Sie dann auch ein gutes Wort für Patentanten einlegen? Ich denke da nicht bloß an mich, denn ich bin bestimmt nicht die Einzige. Es wird viele geben, denn die Nabelschnur ist ja für innere Beziehungen nicht immer ganz entscheidend, nicht wahr? Das stimmt, ja. Ja, das ist ein altes Sprichwort meines Vaters. Ja. Ich gehe auch auf die 70 zu, ich habe keinen einzigen Menschen mehr und die Kinder sind mein einziges. Ich werde gern, wo immer wir es können, für all die, die danke ihre Angehörigen Ihnen sehen möchten, ein Wort einlegen, nicht? Danke Ihnen. Danke Ihnen auch. Guten Tag, Herr Herz. Was darf ich für Sie tun? Hallo? Ja, was wollten Sie denn wissen? Ja, wo man da aufsteigen muss. Ich will noch einen Passierschein holen. Wie Sie mit den Verkehrsmitteln da hinkommen? Ja, also ich verstehe Sie, als ob Sie in meinem Zimmer sind. Sie haben wahrscheinlich auch noch Ihr Radiogerät eingeschaltet, oder nicht? Augenblick mal, ja. Hier ist Peter. Ja. Peter Weiblich. Ja, ach so, Sie haben uns auch eine nette Postkarte geschrieben, ja, nicht? Aber wenn Sie jetzt noch fahren wollen, von wo aus wollen Sie denn da hinfahren? Ja, wissen Sie, wo ich bin? Nee. Auf Schloss Huwald. Dann würde ich Ihnen raten, lieber eine Taxe zu nehmen, sonst haben Sie nämlich, kommen Sie zu spät, nicht? Denn ja, es sind nur noch 25 Minuten Zeit. Ja, ich weiß, ich habe sie ja nicht bekommen. Wir warten schon alle drauf. Den ganzen Vormittag haben wir schon auf ihr Wohl getrunken und haben sie nicht bekommen. Ja, nun versuchen Sie also möglichst schnell eine Taxe zu kriegen. Ja. Ne? Ja. Das ist das Beste. Ich danke Ihnen recht schön. Frohes neues Jahr. Oh, Sonderdienst auf Kanal 24. Guten Abend. Guten Tag, mein Name ist Klause. Guten Abend, Herr Klause. Ich habe mal eine Frage. Meine Schwiegermutter ist zu uns rübergekommen, ja, aber sie ist nicht übers Flüchtlingslager gegangen, sondern nur im Zuge der Familienzusammenführung, aber illegal von drüben. Da ist irgendwas nicht ganz klar. Naja, also sie ist zu uns rübergekommen, weil sie bei uns eben nur wohnen wollte, ja. Ja, hat sie sich drüben abgemeldet? Nein. Und jetzt wollen Sie wissen, ob sie trotzdem rüberfahren kann? Ja. Ich würde persönlich sagen, nein. Recht schönen Dank, das wollten wir nämlich mal wissen, ja. Bitte sehr, Herr Klaus. Und haben Sie irgendwelche Fälle gehört, dass da schon mal welche rübergekommen sind, zurückgekommen sind oder so? Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen. Ich weiß nichts in der Beziehung und ich bleibe auch bei meiner Auffassung, es wäre besser, nicht zu gehen. Ja. Bedenken bestehen natürlich immer in solchen Fällen, nicht? Die haben Sie ja auch, sonst hätten Sie ja nicht angerufen bei mir. Aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja. Es haben sicher einige schon gewagt und Ihnen ist nichts passiert. Ja. Ich würde es mir an Ihrer Stelle 1000-mal überlegen, ehe ich überhaupt eine solche Frage stelle. Ziehen Sie die Schlussfolgerungen, die Sie glauben, ziehen zu müssen aus meiner Antwort. Ja. Ich kann Ihnen wirklich... Ich weiß ja nicht, Sie haben ja nur mehr Ahnung. Ich kann Ihnen weder Ja noch Nein sagen. Das habe ich mir gedacht. Denn das ist eine Entscheidung, die wirklich jeder allein fällen muss. An sich hatte ich keinen Grund, ich wollte nur eben heiraten, nicht? Ich meine nur keinen politischen Grund. Bisher also gibt es keinerlei negative Erfahrungen, die darauf schließen lassen, dass man Menschen zurückhält, die geflüchtet sind aus politischen oder anderen Gründen. Also politisch war es nicht, so wie ich Ihnen eben sagte. Man hat mir eben nicht erlaubt, umzuziehen. Ja. Und da habe ich es anders gemacht, ne? Ja. Ich bin jetzt 70 Jahre. Ja. Tja, also ich würde Ihnen raten, wenn Sie es gut überlegt haben, ja, riskieren Sie es. Ja. Nicht? Vorsichtig bleiben muss man auf alle Fälle. Ja, also ich würde das nur einmal wagen, nicht? Ja, ja. Hallo? Hallo? Ja? Ja, da sind Sie ja noch. Sie hatten sich versteckt. Ja. Was kann ich für Sie tun? Wir haben Passierscheine abgeholt und da ist einer gelb und einer grau. Das macht mich ein bisschen bedenklich. Ja, mich auch. Auf meinem Passierschein steht vor der mit Schreibmaschine aufgeschriebene Nummer ein X. Wissen Sie zufälligerweise die Bedeutung? Nein, die weiß ich nicht, aber bisher... Herr Horst, können Sie etwas lauter sprechen? Ja, haben Sie nebenbei noch einen Radioapparat laufen? Ja. Dann stellen Sie den lauter, dann hören Sie mich besser. Ja, ausstellen, das Radio bitte. So. Ganz ausstellen. Ausstellen. So, jetzt hören wir uns besser, nicht? Ja, ja. Also, was haben Sie auf dem Herzen, bitte? Ach so, den sollte ich lauter stellen, den Radioapparat. Nein, nein, ist ja gut so. Wir verstehen uns ja jetzt ganz gut, nicht? Etwas leiser, sonst kann ich meine eigene Stimme hier nicht hören. So, ja, Sie ja sagen, hat es gegeben. Ja, in dem einen Fall. Von in anderen Fällen Fall weiß ich nichts. Aber es ist nicht generell. Na, generell weiß ich nichts davon, denn in der Verordnung bzw. in der Bekanntmachung ist ja davon nicht die Rede. Ja eben, deswegen konnte ich mir das gar nicht denken. Das muss erst noch durchsickern. Ja. Das ist ein bisschen schwer von oben nach unten durchzusickern, ja, wissen Sie? Was meinen Sie denn, wenn Sie die Anträge genehmigen, dass trotzdem es möglich ist, dass man verhaftet wird? Ich würde Ihnen empfehlen, wir haben das eben schon einmal gesagt, sich in diesem Fall erst einmal beraten zu lassen. Ja. Darf ich Ihnen eine der Telefonnummern geben? Ja, da hatte ich schon einmal angerufen und da wurde mir auch so eine zwiespaltige Antwort gegeben, als Sie kriegen vielleicht einen Schein. Ja, nun passen Sie auf, wenn ich Ihnen jetzt sagte, Sie können rübergehen, wir wollen das ruhig einmal offen vor dem geöffneten Mikrofon besprechen. Ja. Wer kann dafür die Verantwortung übernehmen? Wir alle kennen doch die andere Seite. Naja. Und wenn ich auch nur die kleinste Annahme hätte, dass etwas schiefgehen kann, dann würde ich sagen, lohnt es nicht. Also doch, lieber bleiben lassen. Aber versuchen können Sie ja natürlich, einen Schein zu beantragen. Aus Und dem Verhalten bekomme, können Sie schon schließen. Und wenn Sie, dass das dann... Keine Hintertür mehr ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, sehen Sie. Na, also ich muss mir das dann mal reiflich überschlafen. Bitte ich Sie herzlich drum. Danke Ihnen schon. Danke für Ihren Anruf. Wiederhören. Meine Damen und Herren, Sie hören Apparat Herz. 1963 habe ich mit meinen Kollegen diese Sondersendung des RIAS gemacht. Die beiden Teile, die sich feindlich gegenüberstanden, mussten sich wieder aneinander gewöhnen. Und sie fingen an, sich aneinander zu gewöhnen. Und dazu war dieses Passierscheinabkommen geeignet. alles, was wir früher geschildert haben, die Tatsachen, hat natürlich dazu geführt, dass die Leute fürchterliche Angst hatten und sich immer wieder die Frage stellten, kann man denen überhaupt vertrauen? Und der Sinn dieses Programms war es, den Leuten klarzumachen, wenn Abmachungen geschlossen werden, in denen ganz klare Bestimmungen stehen, aber auch Ausschlussbestimmungen enthalten sind, dann hält sich der Partner an das, was er versprochen hat. Wir haben uns ja nur gegenübergestanden in keinem echten Dialog, sondern in einer Konversation der Lautsprecher miteinander. Und das Ganze war nur möglich, weil Heinrich Alberts eingefallen war, man könne doch in dieses Abkommen die alte englische Klausel einbauen, to agree to disagree. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Und nur das hat es möglich gemacht, dass überhaupt ein Abkommen geschlossen werden konnte. So, und nun zu Ihnen am Telefon. Ich war gestern glückliche Besitzerin eines Passierscheines und war auch im Sektor mit meinen Kindern. Ja. Und ich wollte mich so gern mit meinen Angehörigen treffen, ja, die leider nicht angekommen sind. Ja. Und ich weiß nun nicht, ist es irgendwie ein menschliches Versagen oder ob da ein Zug nicht passiert hat, also dass sie nicht rausgekommen sind. Haben Sie Telegramm geschickt oder haben Sie geschrieben? Geschrieben und auch ein Telegramm geschickt. Na, vielleicht ist die Post zu spät angekommen. Nein, ich hatte schon von zu Hause Nachricht, dass sie gestern kommen wollten. Und es ist keiner gekommen. Na, ist vielleicht was dazwischen gekommen, das kann man nie wissen. Nein, also wir sind so eine große Familie. Also einer hätte auf alle Fälle kommen können und es ist niemand gekommen. Ja, also es liegt bei uns bis jetzt kein Bericht vor, dass irgendwelche Erschwerungen eingeführt worden sind. Ja. Und das muss also lediglich dort an der Familie liegen, nicht? Ja, also Herr Herbst, darf ich die Bitte hier über den Sender richten? Sollte irgendwas in der Familie sein, was ich nicht hoffen will? Ja. Ja, ich möchte mich gern nächsten Sonntag mit meiner Familie nochmals bei meinem Onkel Karl treffen. Vielleicht hören es meine Angehörigen. Ich hoffe, Christa mit Kinder. Ich hoffe, dass Sie es mitgehört haben. Ja. Und dass dann auch alles klappen wird, nicht? Ja, ist gut. Dieser Anruf hier oder jedenfalls der Gruß geht nach der von Achenbachstraße. Vielleicht wissen denn das meine Angehörigen. Jawohl. Ja? Dankeschön. Ich danke auch, Herr Herbst. Wiederhören. Wiederhören. Sonderdienst, einen Augenblick bitte am Telefon warten. Wenn Sie hier Nebengeräusche mithören, das ist eine Live-Sendung. Wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon. Ja, bitteschön. Hallo. Hallo. Hallo, ja. Ja. Vor einer Viertelstunde wurden Sie angerufen von einem Herrn wegen einem Kühlschrank. Ja. Ja. Nun hat dieser gute Mann einen großen Fehler gemacht. Ja. Er hat seine Verhältnisse dargelegt, ja, und sagte zum Schluss, bei diesen Brüdern muss man ja sowieso vorsichtig sein, ja? Ja. Und wenn die nur mitgehört haben, diese Brüder, ja? Ja. Da wird man den ja gleich an Land ziehen, ja? Ist schon möglich. Nicht? Glaube ich aber nicht. Und es wäre ganz gut, wenn er es noch hören würde, ja? Er soll sich das sehr überlegen, ja? Denn den Kühlschrank bringt ja nicht jeder rüber, ja? Ist nett, dass Sie darauf aufmerksam machen, aber es sind eine Menge Kühlschränke über die Grenze gewandert. Er hat ja nur seine Familienverhältnisse so dargelegt, ja, dass man daraus, dass er sehen kann, ja? Mhm. Nicht? Er sollte also vorsichtig sein. Er sollte eigentlich vorsichtig sein, ja? Ist nett, dass Sie angerufen haben. Bitte schön. Schönen Dank. Wiederhören. Dann möchte ich gleich noch eine Auskunft übermitteln, die wir gestern schon von der Senatsstelle bekommen haben, dass bei Halbgeschwistern im Einzelfall entschieden wird und dass keine generelle Auskunft gegeben werden kann. Doch nun zum Telefon. Guten Tag. Ja. Was wird aus den bereits abgefertigten Passierscheinen, die erledigt sind? Und haben Sie irgendwelche Vermutungen, was man damit alles anstellen könnte? Ich glaube, Sie haben Vermutungen, die ich auch schon mal gehabt habe. Ja. Sie denken an drei Buchstaben. Wir sollten so ruhig offen aussprechen. Ja. An den SSD, nicht wahr? So weit denke ich noch gar nicht. Ich denke propagandistisch im Moment. Ja. Dass wir uns doch einen vielen Vers darauf zu machen haben, was man alles damit machen kann. Also ich glaube, wir sollten das nicht überschätzen. Na, ich wünsche Ihnen im nächsten Jahr vor allen Dingen ein hartes Herz. So. und offen. offene Ohren und viel Glück. Und ihr vor allen Dingen wünsche ich euch einen guten Rutsch. Danke gleichfalls und schönen Dank für den Anruf. Wiederhören. Wiederhören. UKW-Sonderdienst, guten Morgen. Ja, moin, Hoppe. Ja, da Hoppe. Sie die Abholer. Da werden noch die Nummern der Kontrollabschnitte aufgerufen. Mhm. Werden die durch Radio bekannt gegeben, oder? Wir hoffen es, dass wir es schaffen, die Zahlen rechtzeitig zu erhalten. Dann brauchte man sich also noch nicht anstellen. Wenn Sie einen solchen Kontrollabschnitt haben, ja? Haben Sie denn einen? Den haben wir. Was haben Sie denn für einen? Das ist Dora, also diesen roten Abschnitt von den Anträgen, ne? Augenblick, haben Sie einen blauen, grünen oder gelben Kontrollabschnitt? Augenblickchen mal, das sind ja diese blauen, grünen, gelben, das sind ja die Nummer ja, für die Antragsteller. Entschuldigung, Sie sind Abholer eines... bei mir, ich habe meinen Antrag schon abgegeben und habe jetzt den Kontrollabschnitt. Ja. Dann müssen Sie für sowieso Abholer. Hingehen, da brauchen dann Sie keine Kontrollmarke. Dann müssen Sie heute zu 13 Uhr hingehen und können hoffentlich Ihren Passierschein in Empfang nehmen. Ah, dann recht schönen Dank. Ja, bitteschön. Wiederhören. Wiederhören. Eine herzliche Bitte an alle unsere Zuhörer. Wer nicht im Besitze einer blauen Karte mit der Zahl 1, einer grünen Karte mit der Zahl 2 und einer gelben Karte mit der Zahl 3 ist und wer nicht berechtigt ist, heute bereits seinen Passierschein in Empfang zu nehmen, das heißt, den Antrag bereits gestellt hat, wird gebeten, heute nicht mehr zu den Passierscheinstellen zu gehen. Es hat keinen Sinn, es hat keinen Zweck. Es ist dieses neue System mit den Kontrollkarten eingeführt worden. Wer nicht im Besitzer einer solchen Karte ist und nicht die Möglichkeit hat, heute bereits seinen Passierschein in Empfang zu nehmen, möchte bitte nicht zu den Passierscheinstellen gehen. Er wird nicht abgefertigt heute. Ich danke Ihnen. UKW-Sonderdienst, guten Abend. Hier ist der Schmidt. Ja, Frau Schmidt. Ich höre eben, eine Schwägerin darf zu einer Schwägerin gehen. Ja. Da frage ich mich, wie nah da das Verwandtschaftsverhältnis ist. Denn ich habe Vettern drüben, mit denen ich doppelt verwandt bin. Und da darf ich doch auch nicht hin, denn unsere Eltern waren Geschwister. Ja, ich darf Ihnen dazu Folgendes sagen, dass als Verwandtenbesuch gemäß Bekanntmachung Folgendes gilt. Als Verwandtenbesuch gilt der Besuch von Eltern, Kindern, Großeltern, Enkeln, Geschwistern, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen, sowie der Ehepartner dieses Personenkreises. Das heißt, eine Frau kann ihren Bruder besuchen und gleichzeitig kann der Mann diesen Bruder ebenfalls besuchen, der dann sein Schwager ist. So entsteht das, nicht? Ja, aber es gibt doch also Vettern, die einem näher verwandt sind als irgendeine Schwägerin. Ja. Sehen Sie mal, unsere Eltern waren Geschwister. Von beiden Seiten hatten wir die gleichen Großeltern. Ich habe die Urne meiner Tante hier rübergeholt und in unserer Familienstelle untergebracht. Also auf dem Friedhof, nicht? Und wir sind so nahe Verwandte, wir dürfen nicht zusammenkommen. Frau Schmidt, ich habe heute so viel Post von drüben bekommen, die warten nun auch alle auf uns. Ja. Und wird denn das drüben nicht bekannt gegeben? Wie meinen Sie jetzt drüben bekannt gegeben? Naja, also dass wir gar nicht rüberkommen dürfen. Doch, es ist drüben ein Merkblatt erschienen. Ich weiß nicht, oder ob man drüben eben das bewusst anders hinstellt. Das glaube ich kaum. Also dann danke ich Ihnen schön. Bitte schön, Frau Schmidt. Der UKW-Sonderdienst gibt jetzt noch folgende wichtige Mitteilung durch. Getragene Kleidungsstücke dürfen nur mit hinübergenommen werden, wenn Sie eine Desinfektionsbescheinigung einer der amtlichen Desinfektionsstellen vorlegen können. Herzlichen Dank. Eigentlich. Darf ich es nochmal sagen? Bitte schön, ja. Wer einen Passierschein besitzt, darf mehrere Verwandte an diesem Tage besuchen. Jawohl, das darf er. Das ist aber nicht allgemein bekannt und ist gestern nur einmal durchgesagt worden. Es dann wäre wieder nötig, das bitte noch einmal klar und deutlich. Ich wiederhole es hier gleich für Sie und für alle anderen Hörer, für die es in Frage kommt. Wäre nötig. Sie können mit diesem Passierschein den Verwandten oder den Angehörigen besuchen, den Sie dort mit Adresse angegeben haben, können sich aber bei ihm mit weiteren Verwandten treffen. Ja, nicht oder wahr? Auch besuchen. Oder auch besuchen mit diesem Verwandten zusammen, der auf dem Passierschein angegeben wurde. Jawohl. Das ist wichtig. Ja. Nicht wahr? Den muss ich mitnehmen. Der Verwandte auf dem Passierschein ist die erste Bezugsperson und den müssen Sie mitnehmen, wohin Sie dort auch fahren. Ja. Ja? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Meinen Sie, dass was passiert, wenn man es nicht tut? Ich würde nicht empfehlen. Ja, es ist ja auf dem Passierschein nicht angegeben, wen man besucht. Es ist auf dem Passierschein an. Nein, nein, aber auf Ihrem Passierschein, den wir bekommen, steht es nicht. Richtig, drauf. Aber auf Ihrem Antragsformular auf ist es angegeben. Steht drauf. Und ich würde auf jeden Fall so und nicht anders verfahren. Aha. Gut, danke schön. Danke Ihnen auch für den Anruf. Ja, bitte. Ja, dieser Anruf, über den wir uns sehr gefreut haben, da kommt schon der nächste. Ich gebe den Hörer ab. UKW Sonderdienst, guten Tag. Tag, Herr Herz, mein Name ist Gohlke. Ja, aber mein Name, Herr Gohlke, ist nicht Herr Herz, sondern mein Name ist Kurzrock. Ich bin der Kollege von Herrn Herz. Das macht gar nichts. Gut. Passen Sie auf, ich möchte Ihnen ganz kurz folgende Situation schildern. Mhm. Ich bin ein Mensch, der am Wirtschaftswunder noch nicht teilgenommen hat und der arbeiten muss. Ja. Und wir haben einen Säugling. Mhm. Jetzt, aufgrund von Pressemeldungen und auch Ihren Durchsagen, war meine Frau in dem Glauben, dass sie nur mit einem Säugling tatsächlich bevorzugt abgefertigt wird. Ja. Das ist nicht der Fall. Aha. Sie hat sich an 4 verschiedene Polizeibeamte gewandt, die ihr alle folgende Auskunft gaben. Mhm. Sie muss morgens um 6 Uhr da sein, um erstmal eine Nummer zu bekommen. Ja. Ich möchte voraussetzen, also ich meine, um 6 Uhr, da stehen ja schon vielleicht 5000 Menschen da. Ja, genau. Also gut. Und wenn sie da eine Nummer hat, dann kann sie zu der betreffenden Zeit wiederkommen und wird dann bevorzugt abgefertigt. Ja. Nun ist es ja so, ich meine, wenn man einen Säugling hat, dann kann sie den ja nun nicht morgens rausruppen aus dem Bettchen und sich dann nun um 3 Uhr morgens hinstellen, um 6 eine Nummer zu bekommen. Also das geht doch gar nicht. Das ist schlecht, da haben Sie vollkommen recht. Aber Herr Gohlke, wie wäre es denn, wenn Sie hingingen? Na, ich sagte Ihnen ja schon, dass ich arbeiten muss. Ja, fangen Sie denn morgens um 6 Uhr an? Nee, um 6 nicht, aber um 7. Um 7? Ja. Also könnten Sie jedenfalls schon mal eine Stunde stehen. Ja, von wann bis wann? Von 6 bis 7? Von 6 bis 7 oder von 5 bis 7, je nachdem, wie früh Sie sich da anstellen. Naja, nur um 7 muss ich ja auf Arbeit sein, wa? Ja, na, aber dann könnte Ihre Frau sich ja dann ablösen. Und... Naja, das nicht? Ist aber, ich meine, das ist doch ein Vorschlag, also das ist doch ein Witz. Nein, ich glaube kaum, dass das ein Witz ist, Herr Gohlke. Herr Gohlke, ich sehe das auch schon ein. Aber Sie müssen bedenken, dass es eben so viele Menschen sind. Was ich nicht verstehe, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, das ist Folgendes. Ja. Wenn sie nun eine Kontrollkarte hat, ich meine meine Frau, und sie kommt dann mittags zu der betreffenden Zeit, wo sie eben angegeben ist, dann wird sie bevorzugt abgefertigt. Genau. Warum dann wird sie denn nicht bevorzugt abgefertigt, wenn sie keine Karte hat? Also ist doch Unsinn. Warum musst du denn nur erst 2-mal hin? Also das verstehe ich nicht. Jetzt aber noch mal eine andere Frage. Wir wollen auch praktisch denken. Haben Sie denn nicht irgendeinen Angehörigen oder Verwandten hier, der Ihnen helfen könnte? Haben Sie auch keinen Kollegen, der Ihnen mal helfen könnte? Nein, wir haben hier keinen Menschen. Unsere Angehörigen sind ja eben drüben. Ja, aber haben Sie denn nicht irgendeinen Arbeitskollegen, der eine andere Schicht fährt? Nee, wir haben ja nur eine Schicht. Das ist ja nur ein kleinerer Betrieb, ne? Aha. Ja, wir wollen mal sehen. Moment, mein Kollege möchte was Herr sagen. Herr Gohlke, vielleicht kann ich Sie auf eine andere Möglichkeit aufmerksam machen. Ab 6 Uhr werden diese farbigen Kontrollkarten ausgegeben, die blauen, grünen und gelben Karten. Mhm. Wenn Sie sich also vor 6 anstellen, dann haben Sie garantiert um 6 Uhr Ihre Kontrollkarte. Mhm. Nicht? Das kommt ja nicht auf die Zeit, weniger auf die Zeit zwischen 6 und 7 Uhr an, sondern auf die Zeit 6 Uhr. Von da ab werden die Kontrollkarten ausgegeben. Das ist der Stichpunkt. Ja, das ist bloß Folgendes. Ich meine, wenn du jetzt komm ich nur jetzt von Arbeit war, dann müsste ich vielleicht, um eine Kontrollmarke morgen zu kriegen, mich jetzt schon anstellen, ne? Ja, es bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich, das ganze System, aber... Herr Gohlke, wir wollen nochmal eine andere Möglichkeit überlegen. Wie wäre es denn, wenn Sie zu Ihrem Chef gingen und ihm sagten, ist es nicht möglich, dass ich morgen eine Stunde später komme? Ja, naja, wenn es mit der Stunde gemacht ist, ne? Naja, also gut. Naja, aber ich meine, wollen wir nicht wenigstens mal versuchen? Und wenn das also gar keinen Erfolg haben sollte, dann rufen Sie uns bitte nochmal an über 236. Dann werden wir vielleicht noch einen anderen Weg finden. Im Moment sehe ich keinen, aber vielleicht gibt es da noch einen, nicht? Ja, na gut. Danke schön, Herr Gohlke? Schön. Wiederhören. Meine Damen und Herren, vor unserem Mikrofon hier auf unserem Studiotisch steht seit 15 Sekunden ein ganz frischer Topf mit rosa Alpenveilchen, mit etwa 15 Alpenveilchen. Und dazu haben wir noch eine Karte bekommen. Ah, ich muss erst mal ganz kurz unterbrechen. UKW-Sonderdienst, guten Abend. Guten Abend, meinen Sie mich? Ja. Ja, Ach, ist der herrlich. Ich warte so lange, aber ich werde Radio kleiner machen. Augenblick. Das ist freundlich, danke schön. Ja, ich hörte eben eine Dame, eine Frau Schmidt, weinen. Ja. Und das geht mir genauso. Und nur habe ich vorhin gehört, dass Schwägerinnen rüber dürfen und sogar eine Dame, deren Mann tot ist und zu dessen Bruder. Wo fängt denn da die Verwandtschaft an und wo hört sie auf? Bitte, wollen Sie mich nicht dafür oder uns hier verantwortlich machen? Nee, ich will nur fragen. Bitte? Ich will nur fragen, wo das anfängt, wenn die nicht zufällig eine Bluttransfusion gegenseitig haben, sind sie überhaupt nicht blutsverwandt. Ja, nun, dazu ist ganz sachlich zu sagen, dass wir uns an den Text der Vereinbarung halten müssen. Ja, ja. Und dass sich alle Mitbürger leider nur an diesen Text halten können. Ja, aber die bestimmen so einen Unfug. Ich glaube, das sind Töne, die hier in unser Programm nicht hineingehören. Das mag ja sein. Ich glaube, ja, aber ich Sie glaube, müssen auch unsere liebe, Erregung verstehen. Ich glaube, liebe Hörerin, ich kenne Ihren Namen nicht. Ich glaube, liebe Hörerin, ich kenne Ihren Namen nicht. Aber wir wollen in diesem Zusammenhang doch bitte nicht von Unfug reden, denn dieser Unfug, wie Sie ihn nennen, hat Tausenden sehr, sehr viel Glück in diesen Tagen gebracht. Guten Nein, Abend. Ich meine, Unfug sind diese verwandtschaftlichen Zusammenhänge. Das ist doch nicht zu blasen. Ja. Das ist doch. Also ich habe überhaupt keine Worte dafür. Ja, wir auch nicht mehr. Sehen Sie mal die. Hat ein bisschen länger gedauert, aber sonst wäre ich mit dem Arm in Mostrich von meinen Würstchen gekommen. Naja, das ist ja gut. Ob das hat geschmeckt? Hat sehr gut geschmeckt. Man muss ja auch mal Armbrot essen. Natürlich, ne? Ja. Ja, also was kann ich für Sie tun? Ja, ich hätte gern mal gehört, ob Sie da schon irgendwie so einen kleinen Überblick haben, wie es mit der Ausgabe der grünen Marken morgen früh... Die Marken, die heute ausgegeben sind? Ja. Sie haben eine grüne Marke? Ja. Und Sie wollen sich morgen wieder anstellen? Ja. Dann werden Sie sich morgen früh gleich anstellen müssen, denn die grünen Marken sind ja, wenn ich mich nicht irre, die ersten. Ja, ja. Nee, die blauen sind die ersten. Die blauen sind die ersten. Aber heute sehen Sie, noch sagt mein Kollege auch gerade. Ja. Sie haben die grüne Marke aber noch von heute, nicht? Von heute, ja. Wir wissen im Moment noch nicht, wie weit die blauen abgefertigt haben. Ja. Wir werden uns aber mal erkundigen. Ja. Wenn wir dann noch eine Auskunft kriegen, dann sagen wir sie über den Kanal 24 durch. Und Sie hören sich ja sicher das Programm noch ein bisschen an. Ne? Ja, das wäre sehr freundlich. Machen wir gern. Ja, also schönen Dank erstmal. Ja? Nicht zu danken, gute Nacht. Nacht, Wiedersehen. Ich rufe jetzt noch einmal die Frau, mit der wir eben telefoniert haben, die uns ihren Fall geschildert hat und die keine Möglichkeit sieht, selbst zur Passierscheinstelle zu gehen. Ein Hörer fühlte sich sofort angesprochen, diesem Hörer möchte ich zunächst einmal danken. Und er bittet die Frau, ihn einmal anzurufen, und zwar unter der Nummer 84 30 96. Ich sage die Nummer noch einmal durch, 84 30 96. Er kann Ihnen wahrscheinlich sehr weit entgegenkommen. UKW-Sonderdienst des RIAS, guten Abend. Wilam, guten Abend. Guten Abend, Herr Wieland. Ich stehe seit heute früh 5 Uhr an der Passierscheinstelle. Ja. Um 9 Uhr waren die Karten alle ausgegeben. Hinter mir standen noch circa 2000 Menschen. Denen wurde gesagt, weitere Karten werden heute nicht mehr verteilt. Ja. Es ist zwecklos zu warten. Ja. Komme ich heute hier, ich bin um 18 Uhr nochmal da gewesen, um eventuell noch einen Hoffnungsschimmer zu sehen. Ja. Für morgen. Um 18 Uhr ist verkündet worden, dass heute nur die Inhaber der blauen Karten abgefertigt werden konnten. Ja. Dass also die Inhaber der grünen und gelben erst morgen rankommen. Ja. Dass es demnach zwecklos ist, sich überhaupt für neue Karten morgen anzustellen. Nun frage ich Sie, wo ist da die reibungslose Abwicklung? Ja, das ist eben schwierig zu beantworten, die reibungslose Abwicklung. Es muss ja erstmal das reibungslos abgewickelt werden, was sich aufgestaut hatte. ja? Aber ein anderes Verfahren ist leider im Augenblick gar nicht vorstellbar. Ja, wissen Sie, aber wenn ich nun von morgens früh um 5 bis um 9 stehe, hätte ich erwartet, dass zumindest die 2000 Menschen, die noch hinterherstehen, irgendeinen Anrechtnummer weitererhalten. Das ist nicht der Fall. Es beginnt praktisch bei diesem Verfahren jeden Morgen das gleiche Wettrennen. Ja, es beginnt immer wieder bei Null. Ja, ne? Das ist es. Also, es ist also nicht so, wie es hier im Rundfunk verkündet wird, dass das jetzt nach diesem Verfahren wunderschön alles läuft. Ihr braucht nur hinzugehen, kriegt eure Marke und kommt zu der Uhrzeit und dann klappt es. Dem ist hier nicht der Fall. Also, ich würde sagen, das war im Augenblick noch nicht so. Ja. Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Sehr richtig. Und die Passierscheine werden auch nicht an einem Tag ausgegeben, nicht? Ja, ich bin zum 5. Mal da, also... Und wir sind doch zähe Leute, wir haben doch Geduld, haben nicht? Haben wir. Wenn Sie dann nach Hause kommen und hören laufend im Rundfunk... Ja, dann wird man erstmal bese, das ist ja, richtig. Ja, das klappt wunderschön. Ja. Und also das ist irgendwie wie Hohn. Aber wir haben schon über 300.000 Menschen, die im Besitz von Passierscheinen sind jetzt. Ja. Na schön, also man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Eben, das würde ich auch nicht tun. Bei den nächsten 5 Mal vielleicht klappt's dann. Vielleicht beim nächsten Mal schon. Ja, ich wünsche es Ihnen von Herzen. Wiederhören. Wiederhören. Und hier ist ein Anruf auf 236. Guten Abend. Danke, Herz. Hier ist nochmal Peter. Ja. Ich habe die Scheine schon bekommen. Ich bin schon wieder zu Hause. Na bitte. Und nun hörte ich, der Taxifahrer hat ja auch ein Gerät eingestellt gehabt auf UKW.de, nicht? Ja, ja. Dass Sie im Briefmarkensammler sind. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Marke schon haben. Ich korrespondiere so ziemlich mit der halben Welt. Ja. Und da habe ich eine Marke, die ich Ihnen gerne dedizieren möchte. Und zwar ist das eine Scharmarke mit der ersten Frau aus Teheran. Die fehlt mir sogar noch, Sie werden lachen. Ist wahr? Ja. Nun wissen Sie, nun hat meine Bekannte da, das ist die Prinzessin Rumi, hat da die Marke hinten raufgeklebt. Nun müsste ich Ihnen den ganzen Umschlag zuschicken, gell? Das macht mir nichts, ich freue mich drüber. Ja, na, wie soll ich denn, die Marke darf doch nicht verletzt sein. Nein, die weicht man dann als Briefmarkensammler fein säuberlich ab. Ja, aber das würde ich doch lieber Ihnen überlassen. Das ist nett. Aber nur möchte ich gerne, dann haben Sie auch gleich meine Adresse da drauf. Ja. Und möchte Sie bitten, mir den Brief wieder zurückzuschicken. Das mache ich, das tue ich sehr gern und herzlichen Dank für diesen Anruf. Und ich schicke Ihnen dann das Kuvert zurück. Das wäre furchtbar lieb. Danke Ihnen schön. Bitte schön. Wiederhören. Also die Marke haben Sie noch nicht. Die habe ich noch nicht. Alles Gute und auf Wiederhören. Schnell noch vor den Nachrichten eine Auskunft, aber jetzt kommt ein Telefongespräch, das wollen wir übernehmen. UKW-Sonderdienst. Ja, guten Tag, hier guten Tag. Ist Steinhaus. Ja, Frau Steinhaus. Ich würde gerne morgen früh einen Passagierschein holen. Lohnt sich, dass man sich mit hinstellt? Es gibt nur die Möglichkeit für die Leute, die heute Abend dort bereits stehen. Wenn weitere Möglichkeiten bestehen, geben wir in diesem Programm Hinweise, sodass Sie bitte nur das Programm abzuhören brauchen, um zu wissen, jetzt ist, wie man so sagt, Kapazität frei und Sie können hingehen und Ihren Antrag einreichen. Wenn ich jetzt noch hingehe, ob ich dann noch eine Nummer kriege? Jetzt hat es gar keinen Sinn mehr nach dem Stand der Dinge. Nein. Ja? Also ich würde Ihnen empfehlen, abzuwarten, bis über Rundfunk durchgesagt wird. Es ja, gibt jetzt wieder. Welchen Sender kommt denn das? Das kommt auf UKW 94,3 Megahertz. Ja, auf welchen Sender ist doch alles anders jetzt? Ich habe immer einen Kanal 9 eingestellt. Ist der Kanal 24. Also im richtigen Radio. Im richtigen Radio, jawohl. So, also da brauche ich mich die Nacht nicht hinstellen, meinst du? Aber wo? Tun Sie das bloß nicht. Ja, ich möchte gerne meinen Jungen auch mal sehen. Aber na selbstverständlich, und das sollen Sie auch. Frau Steinhausen, seien Sie uns nicht böse, aber wir wollen jetzt Nachrichten senden. Vielleicht ja, hören Sie sich gut, die mit an, ja? Ja, auf Wiederhören. Ich danke Ihnen. Bitte. Vielen Dank. Liebe Frau Steinhausen, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Apparat Herz von Helga Taug und Daniel Wetzel mit Joachim Jauer, Ruprecht Kurzrock und Hörern der Sondersendung zu Passierscheinfragen im Winter 1963-64, ausgestrahlt über die Ultrakurzwelle von RIAS Berlin. Ton Martin Eichberg, Produktion Deutschlandradio Berlin 2001. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Peter Herz.